Aber Veränderung muss man fragen, erstmal. Extra muss man, da haben Sie, wie sieht das Stuhl aus? Welche Farbe hat es? Muss man extra fragen. Ja, das ist so, vielleicht, aber ich habe so gedacht, also haben Sie Probleme mit Zugang? Nein. Ja. Problem ist das nicht, das ist gar kein Problem. Da ist Farbveränderung ist gar Okay. kein Problem. Da ist es was anderes. Problem ist am meisten, entweder hat man Verstopfung oder Durchfall. Das bezeichnet man als Problem. Und dann andere Sache, am meisten ist es, manchmal ab und zu hat man auch Stuhlfarbveränderungen, ja, und dann das wird man nicht als Probleme bezeichnen. Ja, das ist Aber richtig. meistens Patient beschreibt das auch so, ja. Wenn man den fragt, haben Sie Probleme mit dem Stuhl? Ja, habe ich keine. Haben Sie Farbveränderungen? Ja, habe ich doch gemerkt. Ja, ich habe gestern Blut im Stuhl gehabt. Das ist was anderes. Ja, okay. Nur als Korrektor. Okay, das Also war's. Stuhlveränderung zweimal, schwarze Stuhl, oder? Ja, habe ich zweimal schwarzen Stuhl gesehen. Seit letzter Woche. Seit letzter Woche. Ja. Okay. Mhm. Und noch? Zur Fibrillveränderung hat der Kollege gefragt, habe ich nicht, ne? Doch, habe ich gesagt, ich habe so ein warmes Gefühl, habe ich gesagt, ne? So war das. Fieber, ob ich das habe, ja. So war das. Okay, dann ich glaube, wir haben alles gefragt. Jetzt gehen wir weiter. Machen wir also das Gespräch. Ja. Vielleicht wegen Herr Gündüz hat so eine Frage beziehungsweise so eine Richtung kardiologisches Problem gestellt. Kann man so anders analysieren? Haben Sie so eine Belastung? Probleme, wie ist Ihre Leistung in der letzten Zeit? Das kann man auch extra fragen. Ja? Wenn man so eine Probleme hat und einmal Blut auch gesehen, auch schwarze Stuhlgang gesehen, ein, zweimal, dann kann man so ein bisschen tiefer analysieren. Das ist auch nicht verkehrt. Ja? Ob man eine Leistungsminderung hat oder nicht, dann kann man in diese Richtung gehen. Aber hat die Kollegin teilweise schon alles gefragt. Das kann man noch dazu ergänzen. Okay, dann machen wir jetzt Arzt-Arzt-Gespräch. Okay, guten Tag, Herr Oberst. Darf ich meinen neuen Patienten vorstellen? Sehr gerne. Okay, danke schön. Ich möchte, bin heute gerne den 40-jährigen Patienten, Herr Rahim, vorstellen. Er ist am 1.3.1982 geboren. Er ist 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Herr Rahim, stellte sich heute wegen seit gestern bestehende starke, unerträgliche Oberbauchschmerzen bei uns vor. Der Patient beschrieb die Schmerzen, also die Schmerzen wurde auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 mit 7 bis 8 bewertet. Okay. Diese Oberbauchschmerzen leidet der Patient seit circa 2 Monaten, zwar nicht wie heute sehr starke. Das sei nicht wie heute sehr starke gewesen. Heute ja, genau. Und der Patient gab an, dass die Schmerzen in die rechte Schulter ausstrahlen würden. Die Beschwerden, die Schmerzen hätten sich nach dem fetthaltigen Essen verschlechtert. Der Patient habe innerhalb von 2 Monaten 3 bis 4 Kilogramm verloren. Die Beschwerden seien von Nausea, gestern auftretende einmalige Hämatemesis, seit 1 Monat bestehende saures Aufstoßen begleitet gewesen. dem Patienten zufolge sein Wärmegefühl seit 2 Wochen, Schweißausbrüche aus 2 Wochen, sowie zweimalige Melena seit einer Woche aufgetreten. Die vegetative Anamnese, die weitere vegetative Anamnese sei bis auf seit 2 Monaten bestehende Inappetenz sowie seit gestern bestehende schmerzbedingte Insomnie unauffällig. Okay. Auch der Patient klagt über seit 3-4 Wochen bestehende Pyrosis. Okay. An Vorerkrankungen, Allergien und Familienanamnese seien nicht bekannt oder sei nicht auffällig. Mhm. Die Medikamentenanamnese ergab die regelmäßige Pantoprazol 40 Milligramm seit 2 Wochen. Unregelmäßig, ja. Unregelmäßig. Mhm. Okay. Und eigentlich der Patient nimmt jeden Tag Pantoprazol ein, aber das sei täglich unregelmäßig gewesen. Also manchmal morgens, manchmal mittags, manchmal abends. Aber der Patient, so beschreiben. Okay. Ja, der Patient habe jeden Tag Pantoprazol eingenommen. Dabei nehme der Patient bei Bedarf Paracetamol 500 Milligramm ein. Mhm. In Bezug auf die Genussmittel rauche der Patient seit 10 Jahren 15 Zigaretten. Mhm. Er trinkt Tag eine Flasche Bier sowie ab und zu ein Glas Wein. Nur am Wochenende. Er gab an, keine Drogen zu konsumieren. Der Patient ist Taxifahrer. Er arbeitet als Taxifahrer, sei ledig, habe einen Sohn. Er ist gesund. Die Anamnese war schon so und aufgrund von bisherigen Anamnesenangaben gehe ich von Ulcus ventriculi mit oberer gastrointestinaler Blutung aus. Mhm. Als Differentialdiagnosen kommen Cholecystolithiasis und akutes Abdomen in Betracht. Ja, als erstes würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Nach der Vitalparameterüberprüfung und der körperlichen Untersuchung veranlasse ich eine Labordiagnostik inklusive kleines Blutbild, Entzündungsparameter wie CRP-BSG und Cholestase-Werte wie GGT, Bilirubin und Gerinnungsparameter wie INR, auch Nierenwerte, Leberwerte, sowie Lipase auch oder Amylase zum Ausschuss Pankreas. Danach sollten ein ÖGD erfolgen. Sehr gut, okay. Als Differentialdiagnose, was haben Sie erwähnt? Also als erstes habe ich an einem Cholelithiasis oder Cholelithiasis gedacht. Ist Cholelithiasis eine akute Erkrankung? Cholelithiasis, es kann wird auch mit diesem Fall auftretende Beschwerden auftreten. Das ist chronischer Prozess, aber auch es kann mit so starken Schmerzen auftreten, weil auch die Patienten die Schmerzen mit Ausstrahlung recht hat und das also tritt besonders beim Cholestolithiasis als Begleitsymptome auf, deshalb. Das heißt, Sie wollen sagen, eine Cholecystitis bei Lithiasis. Das ist das, was Sie sagen wollen, oder? Cholelithiasis, also eigentlich Cholelithiasis. Cholelithiasis, das heißt, man hat einen Stein in den Gallenblase. Also Cholelithiasis besteht aus zwei verschiedenen es kann auch Cholecystitis oder ja. Choledopolithiasis sein. Ja, das ja. Steine sein auch Chole Gallenblase oder Gallenwege sein. Wenn es Gallenblase vorliegt, wird man als Cholecystitis. Wenn es Choledokkanal oder Gallenwege vorliegt, das heißt Choledopolithiasis, wenn in den Gallenweg liegt. Aber wenn das in der Gallenblase liegt, das ist Cholecystolithiasis. Cholecystolithiasis, aber das ist gar kein akutes Ereignis. Das ist nur einfach Stein in Gallenblase, ja. Und wenn Sie über ein akutes Beschwerden was beschreiben, das heißt, das muss ein Entzündungsprozess sein. Das ist dann eine Cholecystitis, das heißt eine Entzündung der Gallenblase durch Lithiasis, durch einen Stein. Der Stein kann auch Unterschied. Das heißt, Cholecystitis bei Lithiasis, sagt man am meisten. Oder Cholelithiasis, dann ist es eine Entzündung von den Gallengänge. Durch den, der, sozusagen, durch den der Steinabgang in die Gallengänge. Die Differenzierung müssen Sie genau das auch so auch in der Prüfung beschreiben. Ansonsten, manche Prüfer sind ganz pinnig und dann sagen, ja, was ist denn Unterschied? Sie haben nur Stein in Gallenblase. Jede Stein in Gallenblase macht keine Probleme. Ja, richtig. Sie können auch Stein in Gallenblase haben, aber dann kommen Sie nicht mit dem Bauchschmerzen. Ja, aber das ist auch einfach eine Differentialdiagnose. Natürlich. Ja, dann ist es, wenn Sie mit akuten Beschwerden, dann können Sie nicht sagen, nur Stein im Gallenblase, dann muss es eine Entzündung sein. Das wollte ich nur einfach bemerken, aber es ist nicht keine Kritik, okay? Aber es ist nicht falsch, wenn Sie sagen, ich vermute, es ist Stein im Gallenblase ist, ja, vermuten Sie es gut. Aber macht denn Probleme das? Wenn das Probleme wird, dann ist eine Cholecystitis bei Lithiase, sagt man das. Mhm. Weil das dann ein guter Problem ist, ja? Da müssen Sie eine Entzündung haben. Ansonsten, Sie können auch vielleicht, Nierenstein auch haben, ja? Ja. Aber Sie haben keine Nierenkolik. Und sagt man, ja, Patient hat einen Nierenstein. Okay, ja, hat er Nierenkolik? Nee, dann, der hat einen Stein, aber hat keinen Nierenkolik. Ja, solange dann keine Kolik hat, das ist gar keine Differentialdiagnose. Sie haben das, aber es ist nicht als Differentialdiagnose zu bezeichnen. Der hat das als Diagnose, können Sie es bescheiden. Ja, die hat eine Stein in Gallenblase, ja, kann man das sagen. Das ist nicht falsch. Mhm. Genau wenn man Zysten der Leber hat, ja, und der Nieren, ja. Der hat eine Zysten der Nieren, aber hat eine Probleme damit, hat eine nephritische Probleme, sagt man, nee. Dann hat er einfach harmloses Zysten in den Nieren. Oder harmloses Zysten in der Leber. Ja? Solange man keine Probleme damit hat, das wird man als Diagnose bezeichnen, genau, aber nicht als Probleme. Als akutes Problem. Okay? Ja, aber in diesem Fall hat der Patient ja gestern aufgetreten, der starke Schmerzen, das ist akut, aber seit 2 Monaten leidet der Patient an Bauchschmerzen. Dann sagt man, es ist eine Cholecystitis, eine chronische Cholecystitis bei Lithiasis. Weil Sie können auch Cholecystitis auch haben. Müssen Sie nicht Stein haben. Sie haben auch eine Entzündung in Gallenblase, nicht durch den Stein, durch andere Ursache. Mhm. Ja, muss nicht unbedingt durch den Stein sein. Das wollte ich einfach sagen. Das ist eine chirurgisches Diagnosedifferenzierung. Ja, ja. Die kennen sich besser aus. Aber natürlich, man lernt auch im Verlauf, wenn man als Internist arbeitet, von den Chirurgen, wie die das beschreiben. Okay, machen wir weiter. Sie haben das Cholecystitis bei Lithiasis, Cholelithiasis. Noch weiter? Ja, als Differentialdiagnosen. Pankreatitis haben Sie erwähnt. Ja, Pankreas auch, kann es als Differentialdiagnose Noch? denken. Also auch ja, Myokardinfarkt vielleicht, aber das ja nicht so Typisch, ja. typisch, ja, aber ja, Bauchschmerzen, epigastrische Bauchschmerzen, vielleicht kann es sein. Ansonsten Bauchschmerzen, Kuli, ja, mesenteriell Infarkt vielleicht oder ja. Arteriovenösen Infarkt, das ist eher fast überhaupt nicht. Ja, passt über nicht. Das Okay. ist sehr, sehr akutes Problem. Am meisten, wenn man Thrombose hat und Infarkt hat, Nekrose, das ist akut. Da kann nicht 2 Monate Aber dauern. mit also sehr starke Schmerzen, also Was acht. passt es mit dem Ventriculi, wie Sie das beschrieben haben? Was noch dazu zu erwähnen ist, ein Tumor. Ah, Magenkarzinom. Ja, Magenkarzinom, oder Das vielleicht. sollen Sie nicht vergessen, ja. Das ist Ja, ein wichtigster das war meine, ich habe nicht Gedanke, gerade ja. vergessen. Also auch ein Tumor könnte auch sein. Okay. Eigentlich am Und Anfang, während der Anamnese, habe ich immer Magenkarzinom gedacht, aber ich habe nicht gedacht, ich weiß nicht. ich habe Sie durcheinander gebracht, ne? Es ist halt so. Und aber Sie sind ein richtiger Weg. Sie machen eine Magenspiegelung und Mittelmagenspiegelung werden Sie genau sehen, was den Patienten hat, ja. Und dann sehen Sie auch, wenn das Ulkus ist, Ulkus, wenn das Tumor ist, Tumor. Wenn das gar keiner von denen ist, dann werden Sie dann natürlich eine Unterschiede auch machen müssen, wegen die andere Differentialdiagnose, Gallenblase, Leber und Gallengänge und Pankreas, das sollen Sie auch machen, noch dazu. Aber ansonsten, ja, ich Ja, glaube, das muss ausreichend sein, ja. also wie zum Beispiel der Verdacht auf Steine kann man auch RCP durchführen oder denken auch vielleicht. Nee, RCP, das ist auch, versuchen Sie nicht in der Prüfung viele Fachbegriffe zu benutzen im Sinne, wo Sie denn nicht erklären können, warum RCP. Dass man fragt Sie, warum RCP. Wenn Sie Ja, jetzt sagen, ich kann erklären, kein Problem. Deshalb also möchte ich sagen, ja. ja, sag mal, wann ist die Indikation für RCP? Also Indikation ist für RCP ist also die nicht also unver also das heißt also man kann an wie zum Beispiel Gallenwege auftretende Steine benutzen, also RCP oder ein Tumor zum Entfernen auch Gallenwege ja Pulpektomie meinen Sie denn? was? Pulpektomie meinen Sie denn? Ja, nicht Von Polypektomie. den Papillektomie, genau, ja. Papillektomie. Ja. Bei der Papillektomie, genau. Papillektomie kann man daran Aber denken. bevor Sie eine ACP machen, was machen Sie als erstes Untersuchung? Also vor der Untersuchung Ja, sollte. Sie haben einen Verdacht auf eine Abgang Stein oder Steinabgang oder Gallengang. Sie vermuten das klinisch. Was machen Sie? Als erstes sollten wir auf die Beschwerden abklingen. Das ist Ja, was machen Sie? Diagnostik. Guck, da gibt es eine erstmal Gastroenterologie in Europa. ja, also Sonografie oder Reicht nicht aus. MRT vielleicht oder TUV. Nein. MRCP macht man, das ist dann der Standard. Das ist eine Darstellung Metal-MRT, die Gallengänge, von der Leber bis zum unten. Und das kann man genau darstellen, Metal-MRCP, weil RCP hat, ich habe jetzt vor kurzem einen Patienten, wo ihn anders die RCP bekommen hatte, durch Steinabgang in Gallengänge und danach hat er Pankreatitis bekommen. Das ist eine Pankreatitis durch ESCP. Der Mann war 2 Wochen auf Intensiv mit nikotosierender Pankreatitis. Wenn Sie einfach so blind manchmal reingehen, sagen Sie, das kann man machen. Ja, wenn man benötigt, das kann man machen. Ja. Aber wenn man nicht sicher ist, dann macht man MRCP. Weil Sie versuchen, soweit wie möglich, diese Komplikation zu vermeiden. Ja, ansonsten, Sie haben eine große Komplikation mit der ESCP, kann man Sie nicht sagen, ich ESCP jetzt einfach sofort, zack. Manche Gastroenterologen machen das, weil die sagen, wir sind genug erfahren, wir gehen rein und nehmen alles raus, was das ist, ja. Das ist nicht so einfach. Manchmal kann es schon lebensbedrohlich werden. Der war 40 Jahre alt, genau wie mir sozusagen, und war 2 Wochen auf Intensiv. Ja, aber natürlich, also natürlich denken wir nicht als erstes. Also am erstes vielleicht ESWL oder medikamentöse Therapie. Nein, ja, Diagnose, Sie haben voll recht. Wenn Sie Naja, sowas ich Verdacht meine. haben, Sie müssen es machen, aber da hat einen Schritt. Da machen Sie ein MRCP. Und dann machen Sie ESCP. Und manche Gastroenterologen sagen, ja, wenn ich gut ESCP, warum soll ich MRCP machen? Ja, genau wie Sie. Und sagen, ich gehe rein, weil MRCP hat nur Diagnostikmaßnahme, Ah, aber okay. ESCP hat Therapeutisch. Diagnostik plus therapeutisch, weil Sie Okay. sehen es das und Sie nehmen es auch raus. Aber wie zum Ja. Beispiel bei der Sonografie, also wenn Cholelithiasis, meinen Sie, ob man ja, sieht. Das ist schwierig. Das ist nicht so einfach. Das ist echt auch kompliziert. man muss MRCP durchführen, danach RCP, oder? Ja, genau, unbedingt. Das ist, wenn Sie diese Möglichkeit haben, würde ich sagen, immer sicher MRCP, ja. Und wenn der Chef sagt, ja, ich mache MRCP, dann ist das okay. Aber verfahrenmäßig sagt man, MRCP ist besser, ist mal zu gucken, ob man das hat. Wenn man das nicht hat, warum soll ich da reingehen? Nur wenn man fragliches Symptome hat, ja, wenn man nicht sicher ist, ob das ist ein Steinabgang ist, ob es ist eine andere Problem in den Gallengang ist, dann braucht man eine MRCP. Dann können Sie genau differenzieren, was das ist. Ob das ESCP lohnt sich oder nicht, dann Metal-MRCP, das können Sie entscheiden. Aber wenn Sie das nicht wissen und einfach blind reingehen und am Ende bringen Sie auch nichts raus, aber außer einer Komplikation von Pankreatitis, das ist denn nicht logisch sozusagen, ja. So ist das. Aber wenn Sie sicher sind, dass es ein Steinabgang ist, Sie sehen den Stein in der Gallenblase und Patient hat eine Cholelithiasis symptomatisch, ja, sagen Sie, ich gehe mit einem RCP, der hat Stein im, aber in diesem Fall macht man auch das nicht. Ja. Dann sagt man, er ist chirurgisch, der hat Stein im Gallengang, hat Stein im Gallenblase, wenn sage ich den Chirurgen, geh mal rein, nimm Okay, alles okay, raus. okay. Also okay, Sie meinen in diesem Fall nicht vernünftig, aber bei der symptomatischen Beschwerde und Steine beim Sonograf oder so ähnlich kann man direkt RCP denken, aber Ja, wenn Sie ein typisches Symptom haben, dann können Sie direkt denken. ja, Ja, okay, ich also wie verstehe. gesagt, als Facharzt für Innerer würde ich nicht auch direkt, da dürfen Sie aber dürfen Sie nicht direkt machen. Lassen Okay. Sie die Gastroenterologen das entscheiden. Okay. Weil wenn Sie sagen, ich will das machen, dann muss man nachher, nee. Diejenige, die sich traut, das zu machen, der ist derjenige, die das entscheidet, sozusagen. Weil wir als Facharzt müssen wir erstmal Schritt bei Schritt vorgehen, damit die das unseres sozusagen Bett nicht anders darstellen. Ja. Okay, ich verstehe nicht. Okay. Also wie gesagt, Sie machen es toll. Sie sind sehr gut. Ja. Dankeschön. Was haben Sie zu studieren in der Türkei? Welcher Fach? Ankara University. Şey, bitirdiniz o